Vielen Dank für die Vorstellung, natürlich auch für die Einladung oder die Möglichkeit, dass ich im Rahmen der Gastprofessur dann noch einmal auch einen speziellen Vortrag halten kann, und natürlich auch mein Dank an alle, die daran beteiligt waren, das Institut, die Koordinationsstelle, dass sie dieses Glück auch erfahren konnte, hier Gastprofessorin zu sein. Als ich die Nachricht erhielt, war ich wirklich überaus glücklich und ich freue mich, dass ich hier sein kann. In der Tat, wie die Barbara gesagt hat, als ich mit meiner Habil begonnen habe und dieser Vortrag geht zu einem Teil über meine Habilitation, als ich mit meiner Habil begonnen habe, hatte ich mit vielen Kolleginnen zu tun, die schon bereits auf dem Gebiet der philosophischen Geschlechterforschung gearbeitet haben und die vor ihrer Entscheidung, eine Habilitation zu schreiben, abgesprungen sind von einem feministischen Thema aus Angst, die Habilitation nicht zu schaffen, weil das Thema Geschlechterforschung gewesen wäre. Teilweise habe ich auch mit diesem Druck sozusagen dann auch leben müssen, weil ich mich entschieden habe, naja, ich will mit diesem Druck oder dieser Angst irgendwie nicht nachgehen und ich möchte einfach das tun, was mich interessiert, was ich für wichtig halte. Umso schöner jetzt eigentlich für mich, dass die Arbeit mittlerweile fertig ist und dass ich jetzt mittlerweile auch schon von Klassikerinnen der Geschlechterforschung sprechen kann. Ich hatte das Glück, die Entwicklung der modernen Geschlechterforschung in Österreich von ihren Anfängen in den 1980er Jahren leibhaftig mitzuerleben. Dazu gehört der Kampf um die Anerkennung der feministischen Philosophie als anerkennenswerte Philosophie und die Verankerung der feministischen Theorie und Genderforschung an österreichischen Universitäten als Studentinnen und Studentinnenvertreterin ebenso sehr wie eine ganze Periode wechselnder feministischer Ansätze als Lehrende und Forschende seit 1980 bis heute. Noch als Studentin wurde ich zunächst mit dem Differenzfeminismus von Luce Irigaray vertraut gemacht. Damals in philosophischen Seminaren über Sexualität zu sprechen, war noch eine ziemlich gewöhnungsbedürftige Sache. Darüber hinaus aber auch über das weibliche Geschlecht respektive weibliche Geschlechtsorgane zu sprechen, wie das bei Irigaray der Fall war, das konnte nicht folgenlos bleiben. In den 1990er Jahren wurde mit Judith Butler eine neue, aufregende Periode der feministischen Theorie eingeläutet. Butler stellte im Wesentlichen alles, was bislang zu den Grundlagen der feministischen Theorie und Praxis zählte, in Frage und heftige, kontroversielle Debatten waren die Folge. Nach der Lektüre von Irigaray und Butler entschied ich mich, sozusagen zu den Ursprüngen der modernen Geschlechterforschung im 20. Jahrhundert zurückzukehren und endlich Simone de Beauvoir zu lesen. Das war allerdings zu einem Zeitpunkt, als niemand mehr Beauvoir las. Beauvoir galt als Grande Dame des Feminismus nicht mehr. Damit hatte ich mir alle drei zu diesem Zeitpunkt bekannten Theoretikerinnen in Grundzügen erarbeitet. Ich erinnere mich, dass ich alle drei vorbehaltlos und mit höchster Begeisterung las. Schon damals hatte ich den Eindruck, dass mir alle drei etwas zu sagen hatten und nie kam ich auf die Idee, mich für eine der drei entscheiden zu müssen. Während sich bereits rund um mich herum Lager bildeten, Beauvoirianerinnen, Irigaryanerinnen und Butlerianerinnen. Und ich empfand diese akademischen Lagerbildungen ziemlich unangenehm. Noch konnte ich damals nicht erahnen, dass meine Lektüre von Beauvoir, Irigaray und Butler je in eine Habilitation münden würde. Ich war von der Idee einer Habilitation noch meilenweit entfernt und von meiner theoretischen Ausbildung hier eigentlich Phänomenologin. Meine Dissertation schrieb ich über die Wahrnehmungstheorie des französischen Phänomenologen Maurice Merleau-Ponty. Nachdem ich jedoch feststellen musste, dass ich die etablierte Phänomenologie nicht mit den neuen Entwicklungen der Geschlechterforschung auseinandersetzte und auch umgekehrt die Vorbehalte der Geschlechterforschung gegenüber der Phänomenologie groß waren, war der Weg für meine zukünftige Forschung bereits geebnet. Ich engagierte mich für die Entwicklung und Etablierung der feministischen Phänomenologie in Europa und der Weg zu meinem Habilitationsthema war frei. Die Fragestellung lautete, Inwiefern kann die klassische Phänomenologie zu gegenwärtigen Debatten im Rahmen der philosophischen Geschlechterforschung beitragen? Der Entschluss wurde gefasst, die drei Hauptvertreterinnen der Geschlechterforschung vor dem Hintergrund der Phänomenologie zu behandeln und mit ihnen drei ganz unterschiedliche theoretische Ansätze. Simone de Beauvoir gilt als Hauptvertreterin des gleichheitstheoretischen Feminismus. Luce Irigaray ist die Begründerin des differenztheoretischen Ansatzes und mit Judith Butler hat der konstruktionstheoretische Ansatz Einzug gehalten in die feministische Theorie. Ich habe nur das Inhaltsverzeichnis des Vortrags auf die Tafel geschrieben, damit Sie ungefähr wissen, wie lange Sie bei meinem Vortrag aushalten müssen. Wir sind beim zweiten Punkt, der Geschichtlichung der Geschlechtertheorie. Doch sind die Hauptvertreterinnen der feministischen Philosophie in die Jahre gekommen. Simone de Beauvoirs Gründungsstudie der modernen Geschlechterforschung, Das andere Geschlecht, französisch 1949 erschienen, liegt rund 70 Jahre zurück. Luce Irigaray's Hauptwerk Speculum, im französischen 1974 erschienen, hat mittlerweile ein Alter von rund 35 Jahren erreicht. Selbst Judith Butlers aufsehenerregende Erstlingsstudie Das Unbehagen der Geschlechter, englisch 1990, ist heute schon über 20 Jahre alt. Alle drei gelten als Klassikerinnen der modernen Geschlechterforschung und wurden in den Kanon der philosophischen Geschlechterforschung aufgenommen. Mit dem konstatierten Alter geht auch eine gewisse Vergeschichtlichung nicht nur der Geschlechterforschung, sondern auch der Geschlechtertheorien selbst einher. Man befindet sich gegenwärtig in einer ganz spezifischen Situation mit neuen Anforderungen. Sie zieht neue Fragen nach sich und macht eine Reflexion auf die bisherige Geschichte der Theoriebildung und vielleicht auch der Theoriepraxis notwendig. Was bedeuten die Veränderungen für die feministische Theoriebildung selbst? Wenn, wie ich gesagt habe, die Geschlechtertheorien in die Jahre gekommen sind, heißt das dann auch, dass sie veraltet sind? Und wie mit den Geschlechtertheorien der vergangenen Jahrzehnte umgehen? Welchen Stellenwert haben diese drei so unterschiedlichen theoretischen Ansätze eigentlich heute? Und in dem Vortrag heute möchte ich zeigen, dass zum einen Beauvoir, Irigaray und Butler so unterschiedlich nicht sind, wie es sich in der Rezeption der Geschlechterforschung gezeigt hat, und zweitens, dass sie allesamt nichts an Aktualität eingebüßt haben. Dritter Punkt, die Frage nach den alten Hüten. Die Wissenschaft ist eine recht schnelllebige Institution. Schon zur Zeit, als ich an meiner Habil arbeitete und Judith Butler eigentlich noch ein Hype war, mitten in Europa, wurde ich von Studierenden und Kolleginnen nicht nur einmal gefragt, was denn nach Butler käme. Und Sie kennen vielleicht diese Fragen aus anderen Kontexten oder im Kontext der Geschlechterforschung. Zudem hatte ich zu dieser Zeit ein prägendes Erlebnis. Während eines kollegialen Mittagessens mit einer hochgeschätzten feministischen Theoretikerin sagte mir diese in einem Gespräch über die aktuelle Lage der feministischen Philosophie, das war nicht Elisabeth List, die hier ist, ich zitiere: "Ach Silvia, Irigaray ist doch ein alter Hut." Das war sicher ganz und gar nicht böse gemeint, aber ich war entsetzt. Wie man entsetzt sein kann, wenn einem eine hochgeschätzte Person mitteilt, dass das, womit man sich gerade beschäftigt, bereits veraltet ist, nicht mehr wert, sich damit zu beschäftigen, abgehandelt, abgehakt, passé. Vor allem aber verstand ich die Welt nicht mehr. Wie konnte man eine so wichtige Denkerin wie Luce Irigaray, die maßgeblich zur feministischen Theoriebildung beigetragen hat, so einfach abhacken? Was für ein seltsamer Umgang mit der Tradition des feministischen Denkens spricht aus dieser Bemerkung. Wenn etwas veraltet ist, heißt das, dass man sich da nicht mehr damit beschäftigen darf, soll? In der Philosophie beschäftigt man sich ganz selbstverständlich mit Platon, Augustinus, Descartes. Wieso sollte man da mit Irigaray sich nicht mehr beschäftigen? Platon ja, Irigaray nein. Außerdem, was ist ein alter Hut? Und wer entscheidet eigentlich darüber? Aber auch, sind alte Hüte schlecht? Und gibt es nicht auf dem Gebiet der Mode, um bei diesem Beispiel zu bleiben, Revivals, sodass aus einem alten Hut wieder ein neuer werden könnte? Aber ist die Frage nach Alt und Neu in der Philosophie insgesamt vielleicht eine falsch gestellte Frage? Vierter Punkt. Ich habe einleitend gesagt, also dass Beauvoir, Irigaray und Butler zu den Klassikern gezählt werden. Und ich möchte aber kurz sagen, was Klassiker eigentlich sind oder worin ich die Bedeutung von Klassikern im wissenschaftlichen Bereich sehe. Und ich unterscheide dort drei verschiedene Merkmale. Erstens, Klassikerinnen in der Wissenschaft zeichnet aus, dass sie in den Kanon der wissenschaftlichen Forschung aufgenommen wurden. Das trifft jetzt eben auch auf Beauvoir und Irigaray und Butler zu. Ein Beispiel, 2002 erschien im Reclam Verlag eine kommentierte Anthologie zum Thema Philosophische Geschlechtertheorien, ausgewählte Texte von der Antike bis zur Gegenwart. In diese Anthologie wurden philosophiegeschichtliche Texte aufgenommen, die mit der Geschlechtlichkeit oder dem Geschlechterverhältnis befasst sind. Die Auswahl beginnt bei Platon und endet im 20. Jahrhundert. Als die letzten drei Repräsentantinnen für das 20. Jahrhundert sind Beauvoir, Irigaray und Butler aufgenommen und mit dieser Auswahl endet auch die Anthologie. Die Anthologie im Reclam Verlag ist bald nach Erscheinen zu einem Standardwerk avanciert und wird in verschiedenen Fachbereichen an der Uni als Textlektüre angeboten. Sie sind also Klassikerinnen der philosophischen Geschlechterforschung geworden. Zweitens zeichnet Klassiker aus, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Theoriediskussion geleistet haben. Für Beauvoir, Irigaray und Butler trifft zu, dass sie maßgeblich die feministische Theoriebildung geprägt haben. Sie haben im 20. Jahrhundert drei Ansätze entwickelt, die für Jahrzehnte die Geschlechterforschung beeinflusst haben und nicht zuletzt auch auf gesellschaftlicher und politischer Ebene Wirkung zeigten. Beauvoir, Irigaray und Butler sind also nicht Randfiguren der Geschlechterforschung, sondern zentrale Wegbereiterinnen im Feld der feministischen Theoriebildung und als solche können sie als Klassikerinnen bezeichnet werden. Drittens zeichnet Klassikerinnen noch etwas anderes aus. Was sie auszeichnet ist, dass sie immer wieder gelesen werden und immer wieder gelesen werden können. Das heißt also gerade nicht, dass sie veralten, sondern dass es sich lohnt, immer wieder gelesen zu werden. Nur so kommt es, dass man heute noch und immer wieder einen rund 2000 Jahre alten Platon, Texte aus dem Mittelalter, Augustinus zum Beispiel, liest oder Werke aus dem 18. Jahrhundert und niemand ernsthaft Zweifel hegt, ob das auch gut ist. Auch für Beauvoir, Irigaray und Butler gilt also, dass sie immer wieder gelesen werden können, weil sie wichtige Einsichten bezüglich der Problematik von Geschlechtlichkeit und Geschlechterdifferenz gebracht haben. Und das gilt unabhängig von der Tatsache, dass die zukünftige Geschlechterforschung höchstwahrscheinlich neue Ansätze entwickeln und neue Perspektiven einnehmen wird. Und es gibt natürlich schon über Butler hinaus auch schon diverse neuere Entwicklungen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die drei Gender-Theoretikerinnen zu den Klassikerinnen der Geschlechterforschung gezählt werden, erweist sich der Vorwurf, es würde sich dabei um alte Hüte handeln, zumindest als fraglich. Der Vorwurf, sie seien alte Hüte, ist nur so viel wert wie der Vorwurf, dass die bisherige Geschichte des Denkens ein alter Hut ist. Fünfter Punkt. Damit ich jetzt dann auch noch weiter berichten kann über diese drei verschiedenen Positionen, folgt jetzt eine Kurzcharakteristik von Beauvoir, Irigaray und Butler. Simone de Beauvoirs Ansatz wird als existenzialistische Ethik bezeichnet. Luce Irigaray gilt als die Begründerin des Differenzfeminismus bzw. des differenztheoretischen Ansatzes und mit Judith Butler wurde der konstruktionstheoretische Ansatz begründet. Deren Denken folgt jeweils einem bestimmten Leitfaden. Beauvoirs Leitfaden ist der Begriff der Existenz. In ihrer Studie Das andere Geschlecht wird die Weiblichkeit unter den Bedingungen ihrer konkreten Existenz beschrieben. Ausführlich widmet sie sich beispielsweise der weiblichen Körpererfahrung oder der Erfahrung der Sexualität der Frau in unterschiedlichen Lebensphasen. Ihrer These zufolge wird die Frau in der patriarchalen Gesellschaft zur Frau gemacht, das heißt vornehmlich durch Erziehung in eine bestimmte Frauenrolle hineingedrängt. Darüber hinaus wird aber die Frau auch zum zweiten Geschlecht geformt, daher auch der Titel des französischen Originals vom anderen Geschlecht Le Deuxième Sex, das zweite Geschlecht. Aus dieser zweitrangigen und untergeordneten Rolle resultiert für Beauvoir die Forderung nach Gleichheit, wobei Gleichsein bedeutet gleich wie der Mann. Das sollte in der Folge Kritik nach sich ziehen, weil die politische Forderung nach Gleichheit im Grunde eine Angleichung an eine bereits bestehende männliche Norm darstellt. Irrigere geht es in ihrem differenztheoretischen Ansatz weniger um eine Analyse geschlechtlicher Existenz in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen, als um die Konkretisierung der sexuellen Differenz im Sinne der Anerkennung des Differenten. Im Zuge dessen wird der Gleichheitsanspruch im Sinne Beauvoirs zugunsten einer Philosophie der Differenz aufgegeben und eine Kultur der Differenz proklamiert. Die Begründung für diese Differenzforderung lautet, dass die westliche Kultur streng genommen durch einen Phallokratismus gekennzeichnet ist und also quasi noch überhaupt keine Kultur zweier Subjekte ausgebildet hat. In einer solchen Phallokratie gibt es nur ein Subjekt, nämlich das maskuline Subjekt. Die Frau ist lediglich Abbild, Kopie oder Spiegelbild des Mannes, so ihre Hauptthese in ihrem Erstlingswerk Speculum, Spiegel des anderen Geschlechts. Irrigere zufolge liegt dieses Muster der Spiegelung weitgehend den philosophischen und wissenschaftlichen Theorien über die Geschlechterdifferenz zugrunde. Es findet sich in der Philosophie der Antike ebenso sehr wie in der Psychoanalyse des 20. Jahrhunderts. Als ein besonders krasses und deutliches Beispiel dafür ist Sigmund Freuds Theorie der Sexualentwicklung. In seiner Studie über die Weiblichkeit aus dem Jahre 1933 vergleicht er die Entwicklung der weiblichen Sexualität mit derjenigen der männlichen Sexualität. Die Klitoris des Mädchens gilt Freud als Penis-äquivalent und seiner Ansicht nach erkenne das Mädchen in der phallischen Phase der Sexualentwicklung, dass es eigentlich ein kleiner Mann ist. Und kleiner Mann ist ein Zitat von Freud, woraus in weiterer Folge der bekannte Penisneid entsteht. Sofern also in den Wissenschaften überhaupt eine Differenzierung in zwei Geschlechtern versucht wird, resultiert diese Differenzierung aus einem Vergleich, wobei die Frau mit das weibliche Geschlecht mit dem männlichen Geschlecht verglichen wird. Letztendlich resultiert diese Differenzierung aus einem sogenannten, wie Irrigere sagt, a priori desselben. Das heißt, die Frau ist bloß das andere des männlichen Selben, aber kein wirklich weibliches anderes. Weil es also nur ein maskulines Subjekt gibt und nicht ein maskulines und ein feminines Subjekt, das kleine Mädchen ist ja nur ein kleiner Mann, müsse eine sexuelle Differenz erst auf den Weg gebracht werden. Irrigere erachtete eine solche Konzeption von sexueller Differenz als prioritäre Aufgabe der feministischen Forschung. Ihre Vorlesungen zur Ethik der sexuellen Differenz werden mit der Forderung eröffnet, und ich zitiere: Die sexuelle Differenz stellt eine der Fragen oder die Frage dar, die in unserer Epoche zu denken ist. Jede Epoche hat, Heidegger zufolge, eine Sache zu bedenken. Nur eine. Die sexuelle Differenz ist wahrscheinlich diejenige unserer Zeit. Zitat Ende. Sie hält übrigens an dieser Forderung, sie ist jetzt um die 80, übrigens auch heute noch unbeirrt fest. Die Annahme einer sexuellen Differenz sollte im Folgenden einer weitgehenden Kritik unterzogen werden. Dazu hat insbesondere jetzt die poststrukturalistische Tradition mit ihrer Vorreiterin Judith Butler beigetragen. Butlers Leitfaden ist die Konstruktion. Dementsprechend ist Butler weniger an den Konzepten von Existenz und Differenz als vielmehr am Konzept der Konstruktion interessiert. Weder beschreibt sie unterschiedliche Formen geschlechtlicher Existenz, beispielsweise die geschlechtliche Existenz der Frau, wie das bei Beauvoir der Fall ist, noch geht es ihr darum, eine Ethik der sexuellen Differenz oder eine Kultur der Differenz, wie es Irigaray unternommen hat, auf den Begriff zu bringen. Ihr Interesse zielt weder auf ein Gleichheitstheorem noch auf ein Differenztheorem ab. Im Zentrum steht die Frage, wie geschlechterrelevante Bedeutungen kulturell hergestellt werden und, angewandt auf die Frage nach dem Geschlecht, inwiefern das Geschlecht bzw. auch die Geschlechterdifferenz eine kulturelle Konstruktion ist. Im Rahmen ihrer Kritik an der sogenannten Repräsentationspolitik hinterfragt sie die Begriffe Frau und Mann und kritisiert, dass mit der Verwendung dieser Worte die Unterschiede zwischen Frauen und zwischen Männern beispielsweise unterschlagen werden. Sie kritisiert die Unterscheidung zwischen natürlichem und kulturellem Geschlecht, also zwischen natürlichem Geschlecht und Geschlechtsidentität, indem sie darauf aufmerksam macht, dass das, was als Natur gilt, bereits eine Interpretation von Natur ist. Die Wissenschaften tragen ihren Teil dazu bei, etwa wenn die Genetik zwischen einem männlichen und einem weiblichen Chromosomensatz unterscheidet. Dass diese darüber hinaus in Kooperation mit gesellschaftlichen Normvorstellungen auch noch normativ Zwang ausüben, zeigt sich in der medizinischen Praxis der geschlechtsangleichenden Operationen. Schließlich entlarvt Butler auch die Geschlechterdifferenz selbst als Konstruktion, nämlich als eine Konstruktion durch Sprache. Weil die Sprache in unserer Kultur beispielsweise nur die Wörter Frau und Mann für uns Sprechende bereithält, wird gewissermaßen die Vorstellung von Zweigeschlechtlichkeit erst erzeugt. Von einer bloßen deskriptiven Funktion der Sprache kann nicht mehr die Rede sein. Sie ist wirklichkeitserzeugend. Dabei wird in einer Art metatheoretischen Reflexion die Frage aufgeworfen, wie es im Kontext der feministischen Theoriebildung überhaupt zu bestimmten Konzepten kommt und auf welchen unhinterfragten Voraussetzungen diese Konzepte beruhen. In der Regel werden diese drei genannten philosophischen Ansätze bis heute als grundlegend divergierende und unvereinbare Ansätze rezipiert. Wer Butlerianerin ist, kann nicht Irigaryanerin sein oder Beauvoirianerin. Wie man es dreht und wendet, es gibt kaum oder nur ansatzweise Versuche, diese verkrusteten akademischen Lagerbildungen aufzulösen. In historischer Perspektive wird nicht selten von einer Art Genealogie, um nicht zu sagen Evolution, feministischer Theoriebildung ausgegangen. Der Existenzialistische werde demzufolge vom differenztheoretischen und dieser wieder vom konstruktionstheoretischen Ansatz abgelöst. Daran nicht unbeteiligt sind vielleicht die Hauptvertreterinnen dieser Theorien selbst, die jeweils auf ihre Vorgängerinnen antworten, ob in direkter oder indirekter Auseinandersetzung, deren Schwachstellen aufzeigen und eine alternative philosophische Position entwickeln wollen. Das wiederum erzeugt vor allem in der Rezeption auf alle Fälle aber die trügerische Illusion, dass es eine lineare Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse gibt, von neuen bis immer neueren Erkenntnissen und von guten bis immer besseren. Punkt 6. Ich möchte jetzt im folgenden Abschnitt nur ein paar Beispiele bringen, die Ihnen zeigen sollten, worin, dass es auch Überschneidungen zwischen diesen drei Ansätzen gibt. Und das ist nur eine ganz, ganz, ganz kleine Auswahl, mit denen ich hoffe, dass Sie da eine Vorstellung davon bekommen können, wie beispielsweise diese drei verschiedenen Theorien auch miteinander zusammenhängen oder auch Ähnlichkeiten aufweisen. Der Eindruck divergierender, ergo unversöhnlicher Ansätze täuscht meiner Ansicht nach über die Tatsache hinweg, dass Existenz, Differenz und Konstruktion einander nicht ausschließen müssen. Mit der Vorstellung einer Entwicklung feministischen Denkens wird die Vorstellung transportiert, dass mit den unterschiedlichen theoretischen und methodischen Ausformungen eine Unvereinbarkeit von Existenz, Differenz und Konstruktion auch auf sachlicher Ebene einhergeht. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass etwa konstruktivistische Theoretikerinnen, die sich auf Judith Butler beziehen, im Großen und Ganzen keinen Begriff von sexueller Differenz haben, der diese Vorstellung von sexueller Differenz sogar bedrohlich und politisch gefährlich finden. Die Rede von der sexuellen Differenz würde, so wenden manche ein, zu einer Verfestigung und Ontologisierung der sexuellen Differenz führen und die Geschlechterdifferenz eher noch befördern statt auflösen. Indem man die sexuelle Differenz als Konstruktion entlarvt, glaubt man, auf eine Thematisierung der sexuellen Differenz verzichten zu müssen. Differenz fungiert hier, ausgehend von dieser Kritik, dann bestenfalls als ein bloßes Negativ. Und es geht da nicht nur auch um eine Skepsis gegenüber der sexuellen Differenz, sondern ich konnte jahrelang beobachten, auch eine Skepsis gegenüber der Differenz im Allgemeinen. Die Ablehnung eines Differenzbegriffes war und ist im poststrukturalistischen Feminismus nur immer recht stark verbreitet. Anders sieht es aus, wenn man Butler wieder selbst zu Wort kommen lässt und nur die entsprechenden Texte heranzieht. Ihrer Ansicht nach zieht ein konstruktionstheoretischer Ansatz keinesfalls ein Ende der Geschlechterdifferenz nach sich. Sie gibt zu bedenken, dass die Infragestellung von etwas nicht automatisch mit der Forderung nach dessen Verzicht einhergeht. Ähnlich wie im Zuge ihrer Kritik an der Repräsentations- und Identitätspolitik, die Butler den Vorwurf einbrachte, die feministische Politik zu gefährden, wird die Vorstellung suggeriert, dass der Nachweis einer Konstruktion von Geschlecht oder Geschlechterdifferenz zugleich den Verzicht eines Geschlechtsbegriffs oder eines Konzepts von Geschlechterdifferenz bedeuten müsse. Wiederholt und immer wieder hat Butler jedoch gesagt, dass dieses Dekonstruieren oder diese Genealogie, diese Hinterfragung von Identitätskategorien nicht meint, diese Begriffe zu verneinen, sondern es bedeutet, sie einfach nur mal in Frage zu stellen. Also ich erinnere mich an ziemlich heftige Debatten. Zur Zeit, als Judith Butler relativ modern war, wenn man allein das Wort Differenz schon in den Mund genommen hat, wurde man bereits als Differenz, sogenannte Differenztheoretikerin, identifiziert und es war fast nicht möglich, über Differenz zu diskutieren. Zweitens, Differenztheoretikerinnen wiederum, die sich auf Louise Irigaray und ihren Primat der Differenz beziehen, haben grundsätzlich Schwierigkeiten mit einem gleichheitstheoretischen Ansatz, da die Forderung nach Herbeiführung von Gleichheit, der Forderung nach einer Aufrechterhaltung und der Kultivierung der Differenz ihrer Meinung nach diametral entgegengesetzt sei. Wendet man sich der Lektüre von Beauvoirs Das andere Geschlecht zu, wird man aber auch hier eines Besseren belehrt. Trotz ihres unleugbaren und dominanten Gleichheitsanspruchs, das soll nicht verleugnet werden, spricht Beauvoir aber auch von der Notwendigkeit der Anerkennung des Differenten. So gibt sie unmissverständlich zu verstehen, dass eine Partnerschaft oder Ehe eine wechselseitige Anerkennung des jeweils anderen in seiner bzw. ihrer Andersheit, ihrer anderen Geschlechtlichkeit voraussetzt. Die Geschlechterdifferenz kann nicht aufgehoben werden, so argumentiert sie, aber sie kann unter veränderten Bedingungen doch einen weniger, Zitat, feindlichen Charakter annehmen. Es finden sich also im Werk von Simone de Beauvoir auch Tendenzen, die von ihrem eigenen Gleichheitsanspruch abweichen, und diese Tendenzen tauchen auf als eine Philosophie der Alterität, in der es um die Anerkennung des anderen als andere geht. Das heißt aber letztlich auch um eine Anerkennung der Differenz. Freilich spielen diese Tendenzen im Gesamtwerk eher eine untergeordnete Rolle und sie äußern sich, wie die Beauvoir-Forscherin Deborah Bergoffen in ihrer Studie The Philosophy of Simone de Beauvoir herausgestellt hat, als muted voices, also als stumme Stimmen, aber immerhin, es sind Stimmen und es komme quasi darauf an, diese stummen Stimmen einfach zu hören und mal auch genauer hinzuschauen und sie in den Gesamtkontext der Beauvoirschen Philosophie zu stellen. Keinesfalls dürfe man jedenfalls voreilig den Schluss ziehen, dass der auf Gleichheit abzielende Ansatz Beauvoirs eine gänzliche Nivellierung der sexuellen Differenz bedeute. Deutlicher wird Beauvoirs Philosophie der Alterität und somit der Differenz, wenn man sich einem anderen Werk von Beauvoir zuwendet. Im anderen Geschlecht zunächst hatte Beauvoir eine Menschlichkeit oder eine Humanität, Brüderlichkeit, wie sie sagt, Fraternität, favorisiert, die sich letztlich über die Differenz hinwegsetzt. Die Tatsache, hat sie dort nur argumentiert, ein Mensch zu sein, ist unvergleichlich bedeutsamer als alle Unterschiede, insbesondere auch der Geschlechterunterschied. In ihrem Essay Für eine Moral der Doppelsinnigkeit, dieser Essay ist 2 Jahre vor der Geschlechterstudie Das andere Geschlecht erschienen. In diesem Essay allerdings findet sich eine ganz konträre Auffassung. Dort argumentiert Beauvoir, dass es die Anerkennung des anderen braucht, um sich menschlich aufeinander beziehen zu können. Ist jetzt Beauvoir eine Gleichheitstheoretikerin oder eine Differenztheoretikerin? Sicher, es wäre mehr als nur problematisch, Beauvoir zu einer Differenztheoretikerin hochzustilisieren. Aber eine mögliche und legitime Lesart wäre, Beauvoirs gleichheitstheoretische Argumente mit ihren alteritätstheoretischen Argumenten in Bezug zueinander zu bringen und dadurch das Bild, das in der Geschlechterforschung entstanden ist, es gäbe bei ihr keine Philosophie der Alterität oder der Differenz, zu korrigieren. Wenn wir stark vereinfachen wollen, können wir auch sagen, Beauvoir ist in ihrem Hauptwerk Das andere Geschlecht Gleichheitstheoretikerin, in ihrem Essay Für eine Moral der Doppelsinnigkeit aber Differenztheoretikerin. Drittes Beispiel. Auch auf der Seite der Differenztheorie liegt die Sache so einfach nicht. Selbst irriger Rede eine sexuelle Differenz nicht radikal genug sein kann, scheint keinesfalls kategorisch politische Gleichheitsforderungen für Männer und Frauen ausschließen zu wollen. So kritisiert sie beispielsweise an Egalitätskonzepten, an Gleichheitskonzepten nicht so sehr die Egalität als solche, sondern das Problem einer unzureichenden Berücksichtigung oder einer fehlenden Inklusion von Differentem. Wenn sie einwendet, dass es der Gesetzgebung an einer Sensibilität hinsichtlich der besonderen Situation der Frau, das heißt ihrer Lebensumstände, fehle, und wenn sie folglich dafür eintritt, dass Frauen eher um ihre eigenen Rechte kämpfen sollten, als die Rechte des anderen kritiklos in Anspruch zu nehmen, dann liest sich das weniger als eine Verneinung der Egalität, als eine Kritik an einer Egalität, die auf falschen Voraussetzungen beruht und falsch exekutiert wird. Für eine geschlechterdifferenzierte Gesetzgebung einzutreten, ist nicht das Gleiche, wie eine auf dem Agilitätsprinzip beruhende Gesetzgebung abzulehnen. Gleichheit ist radikal nur dann, wenn sie die volle Anerkennung des Differenten impliziert. Wir finden also bei ihrer Garee nicht nur die Forderung nach einer Errichtung der sexuellen Differenz, sondern die Auffassung, dass Gleichheit eigentlich keinen Sinn macht, wenn es eine Kultur der Differenz noch nicht gibt. Auch hier macht man es sich meiner Meinung nach zu einfach, wenn man Differenz einfach Gleichheit gegenüberstellt. Eher müsste man sagen, dass eine solche Gleichheit, deren Ausgang von einer Kultivierung der Differenz nimmt, noch nicht Realität geworden ist, weil es nach Ansicht von Irigaray überhaupt noch keine 2 Geschlechter gibt, sondern nur eines, das männliche. Und vielleicht noch eine letzte bekannte Ähnlichkeit, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Es ist bekannt, dass Simone de Beauvoir interessanterweise lange Zeit sich überhaupt nicht als Feministin verstanden hat. Das Buch Das andere Geschlecht war schon längst veröffentlicht, sie selbst später zur Ikone einer ganzen Generation von Frauenbewegung aufgestiegen. Sie selbst hatte sich sogar 64-jährig als Antifeministin in Erinnerung. Ich zitiere aus einem Interview mit Alice Schwarz aus dem Jahre 1972. Und jetzt spricht 64-jährige Simone de Beauvoir. Ich erinnere mich, dass ich am Ende von Dem anderen Geschlecht sagte, ich sei Antifeministin. denn ich dachte, dass die Probleme der Frauen sich von selbst lösen würden. Zitat Ende. Beauvoir hat sich erst später, genau genommen 25 Jahre nach Erscheinen ihrer Geschlechterstudie in der französischen Frauenbewegung Anfang der 70er Jahre engagiert. Was Luce Irigaray betrifft, wird kaum jemand daran zweifeln, dass sie Feministin ist. Wer Patriarchatskritik übt, sich für spezifische Frauenrechte einsetzt und seit ihres Lebens eine Ethik der sexuellen Differenz vorantreibt, muss Feministin sein. Und doch muss man auch sie selbst zu Wort kommen lassen. Ich zitiere: Was das Wort Feminismus angeht, so mache ich daraus kein Streitobjekt. Ist das nicht eine neue Zwangsjacke, in die Frauen Gefahr laufen, geschnürt zu werden? Ein weiterer Ismus, der zu unnötigen Querelen führt und uns in unseren Kämpfen spaltet? Zitat Ende. Judith Butler hat sich zwar als Feministin deklariert, aber in ihrer Theorie spricht sie eine gänzlich andere Sprache. Der Gestus der Begriffsherrschaft, ein Zitat von Butler, Gestus der Begriffsherrschaft bleibt ihr suspekt, weil er Ausschlüsse produziert und zwangsläufig eine Zersplitterung herbeiführt. Überall scheint es also so einfach nicht zu sein mit dem Unterschied zwischen Beauvoir, Irigaray und Butler. Und es ließen sich nur einige Beispiele aufnehmen. Ich bin unheimlich unter Druck geraten, da Beispiele rauszunehmen, bin dann bei diesen gelandet. Schluss, Ausschluss oder Ergänzung. Wenn neue Theorien ein gewisses Alter erreichen, wenn sie sich etabliert haben und durch neuere, attraktive Denkmodelle etwas ins Hintertreffen geraten, dann besteht in der Tat die Gefahr, dass sie dem Vergessen und dem Verschwinden anheimfallen. Es gibt bereits auch in der Geschlechterforschung Anzeichen für eine solche Entwicklung, etwa wenn man in den neuen Postcolonial Studies, die sich zum Teil aus dem poststrukturalistischen Feminismus heraus entwickelt haben, Judith Butler nicht mehr im Original liest oder zitiert, sondern nur mehr noch über ausgewiesene Vertreterinnen der Postcolonial Studies, die Butler zitieren. Aber das hat mich übrigens erschreckt, aber so wird man auch mit seinem eigenen Alter konfrontiert, als mir das unnötig auch wieder Studierende besteht. Sie lesen nicht mehr Butler. Sie hören eben über verschiedene Gender-Theoretikerinnen aus dem Bereich des Poststrukturalismus von Judith Butler, aber es wird nicht gelesen. Die zukünftige Geschlechterforschung wird diese Veränderung zur Kenntnis nehmen müssen. Ich glaube aber auch, dass es eine andere Entwicklung geben kann und in der Tat gibt es gewisse Anzeichen auch dafür. Luce Irigarays Werke sind mehr als 10 Jahre nicht mehr ins Deutsche übersetzt worden, aus Gründen, die ich jetzt leider nicht ausführen kann. Anders als im englischsprachigen Raum übrigens, in dem ihre Werke laufend und ausnahmslos übersetzt wurden. Nun aber ist vor kurzem im renommierten Verlag Karl Alba in München Irigarays neuestes Werk ins Deutsche übersetzt worden mit dem deutschen Titel Welt teilen. Ich deute dies als ein neu erwachtes Interesse an der Philosophie Luce Irigarays und das scheint mir kein unbedeutendes Zeichen zu sein, vielleicht auch im Hinblick auf die vergangene philosophische Geschlechterforschung. Generell glaube ich, dass das Faktum der Vergeschichtlichung der Gender-Theorie eine neue Wende in der Genderforschung einläuten kann. Die mittlerweile rund 60-jährige Geschichte der modernen feministischen Theoriebildung erlaubt meiner Ansicht nach heute einen neuen und unbefangeneren Blick auf die Tradition. Aus einer bestimmten Distanz betrachtet können sich neue Interpretationshorizonte eröffnen. Anderes wird sichtbar, was zuvor durch die enge Verstrickung und auch durch diese schreckliche Lagerkampfpolitik unsichtbar bleiben musste. Es können nun Überschneidungen sichtbar werden, die man zuvor für unmöglich gehalten hat. Das aber erfordert auch eine etwas abgewandelte Lektürepraxis, das heißt eine gewisse Bereitschaft, sich von Neuem mit den Texten zu beschäftigen und es bedeutet auch, ausgetretene Pfade der feministischen Interpretation zu verlassen und auch solche Texte zu berücksichtigen, die in vergangenen Jahren unberücksichtigt geblieben sind. Das würde auch bedeuten, im Hinblick auf mehr Sachlichkeit ein gewisses Lagerdenken aufzugeben oder zumindest kurzzeitig mal zu suspendieren. Ich bin der Ansicht, dass alle drei feministischen Theorieansätze ihre Gültigkeit haben und wesentlich zum Verständnis der Geschlechtlichkeit in unserer Gesellschaft beigetragen haben und dies noch immer tun. Ich möchte jetzt zum Schluss andeuten, worin ich diese Bedeutung sehe. Erstens, zunächst scheint klar zu sein, dass es nur dann Sinn macht, über Geschlechtlichkeit zu sprechen, wenn diese an eine konkrete geschlechtliche Existenz gebunden wird, also an konkret existierende geschlechtliche Subjekte. Die Existenz ist jener Ort, an dem die Geschlechtlichkeit realisiert wird, Bedeutung erlangt und gegebenenfalls auch einer Transformation unterzogen wird. Das gilt selbstverständlich auch für die Erfahrung von Differenz. Wird die geschlechtliche Existenz mit der Erfahrung in Verbindung gebracht, lässt sich fragen, wie Geschlechtlichkeit und Existenz auf der Ebene der Erfahrung miteinander verbunden sind. Das heißt, für eine Konkretisierung der Lebenswirklichkeit ist es notwendig, sich mit der geschlechtlichen Existenz als eine konkrete Erfahrung auseinanderzusetzen. Das war das große Unternehmen von Simone de Beauvoir, indem sie in dem anderen Geschlecht die Weiblichkeit in aller nur wünschenswerten Ausführlichkeit aus der Perspektive der gelebten Erfahrung beschrieben hat. Wer darauf verzichtet, beispielsweise mit der Begründung, dass es keine authentischen Erfahrungen gibt oder dass Erfahrungen diskursiv hergestellt werden, wie das der Poststrukturalismus gemacht hat, der verzichtet auf ein zentrales Erkenntnismittel. Meiner Meinung nach schließt eine poststrukturalistische Kritik am Erfahrungsbegriff nicht aus, geschlechtsspezifische Erfahrungen konkret auf den Begriff zu bringen. Erfahrungen sind eine wichtige Wissensquelle und zwar ganz unabhängig davon, woher dieses Wissen kommt. Selbst poststrukturalistische Theoretikerinnen wie Joan Scott, eine Freundin von Judith Butler, die in ihrem Artikel die Erfahrung heftig kritisiert hat, geht nicht so weit, erfahrungsbasierte Geschlechtertheorien deshalb verabschieden zu wollen. Es geht darum, auf die Mängel eines unkritischen Erfahrungsbegriffs aufmerksam zu machen, aber nicht um seine Abschaffung. Zweitens, nimmt man wiederum die Differenz weniger als ein System, denn als eine Erfahrung, so gilt, dass Differenzerfahrungen spezifische Erfahrungen der geschlechtlichen Existenz sind. Wir haben immer und überall mit solchen Differenzerfahrungen zu tun. Zu sagen, diese Differenzerfahrungen sind nur Konstruktionen, ändert nichts an der Sachlage. Und sie tauchen nicht nur in besonders offensichtlichen Fällen wie in einem Geschlechterkonflikt oder im Brüchigwerden der eigenen Geschlechtsidentität auf, im Zuge dessen wir mit einer Reflexion auf die eigene Geschlechtlichkeit oder die Geschlechtlichkeit der anderen antworten. Differenzerfahrungen werden in einem noch viel größeren Ausmaß dort gemacht, wo sie eigentlich als solche nicht erfahren werden. Unsere Alltagserfahrungen sind voll von solchen unbestimmten Differenzerfahrungen, also noch bevor wir beginnen, darüber nachzudenken, und nur in den seltensten Fällen werden sie bewusst wahrgenommen. Sie tauchen also nicht erst dort auf, wo sie selbst auf dem Spiel stehen oder wahrgenommen werden, sondern auch dort, wo sie unbekannt und unerkannt reproduziert werden. Solche Differenzerfahrungen müssen selbstverständlich nicht nur gegengeschlechtlicher Art sein, sie können auch zwischen gleichgeschlechtlichen Personen stattfinden und so weiter. Die Differenz abzutun mit dem Argument, dass sie Konstruktionen sind, sieht über die Tatsache hinweg, dass wir trotzdem immer wieder in diese Differenzerfahrungen inkludiert sind. Und vor allem, selbst dann noch, wenn man von einer Pluralität der Geschlechtsidentitäten ausgeht und die Heterosexualität als ein Zwangssystem kritisiert, benötigt man einen Begriff von Differenz, weil Pluralität Differenz voraussetzt. Es gibt eine Vielfalt nur dann, wenn es Differenz, also Unterschied oder Unterscheidung und Differenzerfahrungen gibt. Aus diesem Grund ist es nicht einseitig, einen differenztheoretischen Ansatz hinter sich zu lassen und einfach als einen alten Hut zu bezeichnen. Irriger wären mit ihrem Ansatz radikale Forderungen gestellt, die es sich nach wie vor lohnen, verfolgt zu werden. Sie bestehen in der radikalen Ablehnung einer Angleichung an bestehende Normen und in der Kritik an einer Identität, die nach dem Maß eines anderen gemessen wird. gerade hinsichtlich radikaldemokratischer Differenzforderungen, aber auch angesichts einer sehr unbeweglichen Politik der Geschlechtergleichheit, können wir vieles aus Irigaray's Ansatz heute lernen. Die heutige Geschlechterpolitik auf politischer Ebene ist mehr oder weniger eine Geschlechterpolitik à la Simone de Beauvoir und eine sehr reduzierte noch dazu. Wenn Sie sich vielleicht an den diesjährigen 100. Internationalen Frauentag erinnern können, Barbara und ich können es gut erinnern, der medial recht gut vertreten war, so ist in der Öffentlichkeit nicht viel mehr als nur von der Forderung nach gleicher Entlohnung und nach gleichen Berufschancen zu hören. Also jetzt, man spricht da zu den Frauen. Frauen sind gleich viel wie die Männer. Heute sind die politischen Stimmen im Namen einer Gleichheitspolitik auch auf einem anderen Feld unüberhörbar, und zwar eine Politik, die Gleichheit wieder auf eine Angleichung an bestehende Normen zurechtstutzt. Ich denke etwa an die leidige Kopftuchdebatte, ich denke an die Einwanderungspolitik und die Politik der Migrationskultur und anderes. Differenz sollte nicht verabschiedet und für tot erklärt werden, wie das in der bundesdeutschen Politik geschehen ist, sondern man müsste vielmehr fragen, wo sie eigentlich hin verschwunden ist. Ein solcher Ansatz erlaubt nicht nur wieder von Pluralität zu sprechen, die eine Demokratie ausmacht, sondern ermöglicht auch wieder eine kritische Selbstreflexion. Mit welcher Norm wird das Verbot, ein Kopftuch zu tragen, die Forderung verpflichtend Deutsch zu lernen, ausgesprochen? Vor allem aber scheint mir unsere Gesellschaft und dann noch viel mehr andere nicht-demokratische Gesellschaften noch so sehr von patriarchalen Vorstellungen durchdrungen, dass selbst noch Irigaray's Forderung nach einem neuen Verhältnis zwischen Männern und Frauen meiner Ansicht nach legitim ist. Wenn es zutrifft, wie Irigaray behauptet, dass eine patriarchale Gesellschaft dadurch geprägt ist, dass es nur ein, nämlich das männliche Geschlecht gibt, dann muss weiterhin gefragt werden, mit welchen Mitteln eine solche Eingeschlechtergesellschaft eigentlich korrigiert werden kann. Die Forderung jedenfalls, Frauen müssten die gleichen Rechte wie Männer haben, schließt die Frage nicht aus, ob die Angleichung an ein bestehendes Recht, ein Problem, das Irigaray sichtbar gemacht hat, aus Sicht der Frauen tatsächlich wünschenswert und effektiv ist. Sie schließt die kritische Hinterfragung nicht aus, ob die bestehenden Rechte und gegebenenfalls patriarchalen Implikationen von Frauen übernommen werden sollen oder nicht, und schon gar nicht den Versuch, diese wenn notwendig zu verändern. Das bedeutet nicht zwangsweise, auf eine Politik der Geschlechtergleichheit zu verzichten. Auf die Gleichheitsforderung zu verzichten, würde meiner Ansicht nach unter den derzeitigen politischen, gesellschaftlichen Geschlechterverhältnissen in jedem Fall den Verzicht auf unmittelbare Chancengleichheit bedeuten und einer neuen Diskriminierung Tür und Tor öffnen. Außerdem, die Differenz der Geschlechter im Sinne Irigaray's, das heißt ihre Theorie der sexuellen Differenz, impliziert meiner Ansicht nach nicht das Verbot an der politischen Partizipation innerhalb der bestehenden politischen Ordnung. Diese Überlegung richtet sich zumindest an diejenigen, die im Anschluss an Irigaray's Kritik an der männlichen Ordnung die ihrem Denken keinesfalls gerecht werdende Schlussfolgerung gezogen haben, anstelle dieser Ordnung eine weibliche Ordnung errichten zu müssen, eine Option, die übrigens Irigaray ausdrücklich abgelehnt hat mit der Begründung, dass die Errichtung einer weiblichen Gegenwelt nach Art eines Umkehrdiskurses nichts an den strukturellen Bedingungen der Geschlechterordnung ändern würde. Man hätte es lediglich mit derselben Ordnung zu tun, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Schließlich, ich komme zum letzten Punkt, trifft zu, dass Konstruktionen tatsächlich stattfinden und dass wir auch selber zur Konstruktion von Geschlecht und Geschlechtsidentität beitragen, wie Judith Butler sagt. Sie meint etwa, wenn beispielsweise Frauen in einem Kaufhaus in die Damenabteilung gehen und Männer in die Männerabteilung und so mit einer Selbstverständlichkeit, dann tragen diese selbst zur Konstruktion dieser Geschlechtlichkeit oder auch der Geschlechterdifferenz bei. Wir hinterfragen die Geschlechterordnung nicht, sondern bestätigen sie fortlaufend und tragen damit zu ihrem Fortbestehen bei. Einerseits prägen Normen das Verhalten der Menschen, andererseits tragen die Menschen selbst zur Verfestigung dieser Normen bei. Der poststrukturalistische Ansatz mit seiner These von der Konstruktion der Wirklichkeit stellt ein wichtiges methodisches Mittel zur Verfügung, diese Wirklichkeiten besser zu verstehen. Daher ist Butlers Ansatz ein wichtiger Ansatz im Rahmen der Geschlechterforschung, auf den man nicht verzichten sollte. Die Beschreibung von geschlechtsspezifischen Erfahrungen, au revoir, sowie die Forderung einer Kultur der Differenz, irrigere, bedeutet nicht zwangsweise auf eine poststrukturalistische Kritik im butlerschen Sinne zu verzichten. Erfahrungen werden gemacht. Differenzerfahrungen auch oder stehen auf dem Spiel. Das schließt nicht aus, diese Erfahrungen als Konstruktionen zu analysieren. In diesem Sinne bin ich der Ansicht, dass alle drei theoretischen Ansätze wichtige Ansätze im Bereich der Geschlechterforschung sind. Sie erhellen jeweils einen bestimmten, aber zentralen Ansatz oder Aspekt der Geschlechtlichkeit. Der eine Ansatz leistet, was der andere nicht leisten kann. Die Ansätze ergänzen sich und tragen zu einem umfassenden Wissen über unsere Geschlechtlichkeit bei. Auf einen dieser Ansätze zu verzichten, würde meiner Ansicht nach den Verzicht wichtiger Erkenntnisse bedeuten. Anstelle von einem unproduktiven Lagerdenken wäre ein Denken zu setzen, das erstmals versucht, Überschneidungen und Ergänzungen sichtbar zu machen. Und nicht zuletzt sind meine Überlegungen auch ein Plädoyer für die Methodenpluralität, das davon ausgeht, dass eine Theorie allein niemals alles zugleich leisten kann. Beauvoirs Ansatz erlaubt die unverzichtbare Beschreibung der Lebenswirklichkeit von Geschlechtern. Mit Irigaray kann gefragt werden, ob die geforderte Anerkennung des anderen als anderen wirklich schon gesellschaftliche Realität und politische Wirklichkeit geworden ist. Und mit Judith Butler kann man diese verwendeten Kategorien und Identitätstheorien hinterfragen. Alte Hüte? Nein. Vielmehr gehe ich davon aus, dass wir nun 20 Jahre nach Butlers Veröffentlichung ihrer Studie das Unbehagen der Geschlechter nach einer halbwegs etablierten, wenn auch nicht gesicherten Geschlechterforschung in Österreich gerade erst begonnen haben mit der Geschlechterforschung. Dazu gehört das Studium und die kritische Reflexion auf die Klassikerinnen der Geschlechterforschung. Und das heißt auch eine selbstkritische Haltung gegenüber dem eigenen feministischen Philosophieren und seinen Veränderungen. Ja, die Geschlechterforschung ist in die Jahre gekommen, aber es ist vergleichsweise noch ein recht junger Forschungsansatz.